Zur Veranstaltung selber. Es geht um den Ukraine-Krieg und die zentrale Idee dieser Veranstaltung ist im Ankündigungstext schon so ein bisschen angeteasert. Die Frage, der wir heute nachgehen wollen, ist so ein bisschen, ist das, was wir da gerade erleben und erleben müssen, eigentlich ein ganz klassischer Krieg, wie wir Kriege seit Jahrzehnten und Jahrhunderten kennen? Oder hat er nicht einen anderen Charakter, vielleicht ähnlich auch wie die letzten Kriege in den letzten Jahren, nämlich, das wäre die These der beiden Referenten, den Charakter einer Art von Weltbürgerkrieg, in dem Innen- und Außenpolitik mehr und mehr verschwimmen und dem man dementsprechend auch gar nicht mehr begegnen kann auf der Ebene der klassischen Außenpolitik, wie dies gerade von Seiten der Politik versucht wird. Stehen sich also zwei feindliche, territorial voneinander getrennte Mächte gegenüber? Oder gibt es Indizien dafür, dass sich hier zwei politische Optionen oder politische Lager gegenüberstehen, die für gänzlich unterschiedliche Möglichkeiten stehen, die postfordistischen Krisenökonomien staatlich zu protegieren und zu regulieren? Geht es also um den ethnisch-regionalen Konflikt von West gegen Ost oder um einen Konflikt zwischen Wertordnungen, also vielleicht liberal, demokratisch gegen völkisch-autokratisch oder irgendwie sowas? Ernst Lohr und Norbert Ränkle, die gleich ein bisschen was erzählen werden, möchten an die letzte Perspektive anknüpfen und vorschlagen, den Konflikt auf diese Weise zu interpretieren. So habe ich das zumindest in unserem Vorgespräch verstanden. Wie das gehen kann, wollen Sie dann in der kommenden Stunde grob umreißen. Als erstes wird Norbert Ränkle ein paar allgemeine Worte sagen zum allgemeinen Charakter des Ukraine-Kriegs. Er wird ihn in Verbindung setzen zu den Versuchen der liberalen Industriestaaten im globalen Norden, sowas wie eine neue Weltordnung durchzusetzen und in Verbindung setzen auch zum Scheitern dieser Versuche. Und wird dann den völkischen Autoritarismus der russischen Regierung auf den inneren Zusammenhang mit dem westlichen Universalismus abklopfen und den Konflikt vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der politökonomischen Krisenprozesse analysieren. Und diese Krisenprozesse sind ja ein Thema, über das wir hier bei der Krise in den letzten Jahren schon viel gesprochen und geschrieben haben. Im Anschluss daran wird dann Ernst Lohr nochmal versuchen, den konkreten Charakter des Konflikts genauer zu bestimmen und versuchen, im Anschluss daran ein paar grundlegende oder ja, kategoriale Schlüsse für die Frage nach einem zielführenden Widerstand gegen den völkischen Autoritarismus zu formulieren. Als erstes übergebe ich dann aber das Wort an Norbert Ränkle für eine allgemeine Einschätzung des Konflikts und dessen Hintergründe. Du hast das Wort, Norbert. Ja, Julian, danke für die Einführung und auch nochmal guten Abend an alle. Julian hat ja schon vorweggeschickt, dass ich da einen großen Bogen schlagen werde. Das Ganze wird ein großer Bogen sein, aber sehr skizzenhaft, weil ich versuche mich natürlich kurz zu fassen. Ich will hier nicht den ganzen Abend reden. Der Bogen, den ich schlagen werde, ist tatsächlich auch ein Versuch, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einzuordnen in die, sagen wir, die Entwicklung der letzten 30 Jahre, also seit dem Zusammenbruch des sogenannten Realsozialismus. Da hat es eine ganze Reihe von Kriegen gegeben und alle diese Kriege haben immer in irgendeiner Weise auch die Linke durcheinander gewirbelt. Also das ganze Weltbild der Linken ist eigentlich mit jedem Krieg ziemlich durcheinander geraten. Aber ich traue mich zu sagen, dass der jetzige Krieg da wirklich nochmal eine neue Qualität bringt. Also hier ist wirklich, bis jetzt wirklich, kann man wirklich beobachten, dass auch im ganzen Spektrum der politischen Linken eigentlich keine, also nur wenige klare Positionen da sind. Und das einfach daran liegt, dass hier die ganzen Kategorien, in denen die Welt interpretiert wird, insbesondere von der traditionellen Linken, hier einfach nicht mehr greifen. Da gibt es natürlich das Narrativ, wonach Putin bloß auf die vorgebliche Einkreisung durch die NATO und die USA reagiert habe und dass der Putin also legitime Interessen verfolgt. Aber das war vor allem vor dem Angriff auf die Ukraine sehr verbreitet. Jetzt ist das ein bisschen in den Hintergrund getreten. Also wird selten offen vertreten. Aber man kann schon sagen, dass es eigentlich, dass dieses Narrativ nicht revidiert worden ist, sondern sich eher etwas bedeckt hält oder etwas versteckt hinter Formulierungen. Gibt es dann so rituelle Formulierungen, der Krieg wird verurteilt, völkerrechtswidrig, schrecklicher Krieg und was weiß ich. Und dann aber in den folgenden Sätzen gleich immer heißt, ja, aber die NATO, aber die USA, also letztlich wird dann doch wieder der Krieg relativiert oder die russische Aggression wird relativiert. Und um dann also der NATO, dem Westen, die Schuld zumindest partiell zuzuschieben. Das ist, wie gesagt, jetzt nur noch selten offen. Momentan jedenfalls versteckt sich eher hinter Formulierungen. Aber es ist ja auch nicht nur so, dass die traditionellen Linken, die so ein Weltbild vertreten, oder auch antiimperialistische Linken durcheinander geraten sind, sondern allgemein hat die Linke da die Orientierung verloren, weil eben, wie schon gesagt, die Weltlage lässt sich nicht mehr nach den gewohnten Mustern ordnen. Und was dann oft bezogen wird, ist so ein Standpunkt, so eine unverbindliche Äquidistanz. Also irgendwie sind das zwei Regime, die da übereinander herfallen, oder gut, die Russland hat angegriffen, aber die Ukraine ist ja als Regime auch nicht so ganz sauber und der Westen hat ja auch seinen Teil beigetragen, versucht sich dann so quasi wie so auf neutralen Standpunkt zurückzuziehen. Aber ich würde sagen, dass angesichts dieser historischen Situation, dieser dramatischen historischen Situation, so ein Lavieren, gerade auch auf der Seite, auf Seiten der politischen Linken, nicht geht. Also es wird der Situation einfach nicht gerecht. Ich versuche das zu begründen. Der Überfall auf die Ukraine ist ja nicht irgendein Krieg, sondern das ist tatsächlich eine Offensive eines extrem autoritären Regimes, Putin-Regime, und zwar ein Regime, das von der gefährlichen Fantasie getrieben wird, Russland wieder zur Großmacht zu machen, also zu einer relevanten Großmacht, die Einfluss auf die Weltordnung nimmt. Und deshalb richtet sich ja die Ukraine nicht einfach nur gegen die Offensive nicht nur gegen die Ukraine, sondern ganz ausdrücklich, ja, das kann man Texten und Reden von Putin entnehmen und seinen intellektuellen Stichwortgebern, es richtet sich ganz ausdrücklich gegen alles, was in den Augen von Putin und dem ideologischen Hintergrund, aus dem er kommt, für die Verkommenheit des Westens steht. Und da werden dann, kennen wir ja die üblichen Stichworte, Genderwahn, kulturelle Zersetzung, Individualismus, alles das soll also hier bekämpft werden. Es ist ja auch kein Zufall, dass der Putin als Person oder als Repräsentant, vielmehr sind nicht die Person, sondern Repräsentant für etwas, schon lange der gefeierte Star in der rechten Szene ist, aber auch in der linksautoritären Szene. Ich nenne nur Sarah Wagenknecht. Das sind alles Leute, die zurück wollen, am liebsten zurück wollen in die Welt des Fordismus oder auch des Realsozialismus. Immer so mit diesen Bezügen auf die ehrliche Arbeit und im Grunde mehr entweder explizit oder implizit auch zurück zu einer Geschlechterordnung, die noch eindeutig binär war, wo also quasi noch Ordnung herrschte, wie man sich das so vorstellt, und alles, was damit zusammenhängt. Natürlich gibt es ein Zurück in diese Welt nicht, das kann es nicht geben, aber das hält ja die regressiven Kräfte nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen und im Zweifelsfall eben alles in Schutt und Asche zu legen. Wenn wir die Situation so einschätzen, dann sollte es eigentlich klar sein, dass für alle, die irgendwie noch am Ziel gesellschaftlicher Emanzipation festhalten, sollte es eigentlich selbstverständlich sein, sich ganz klar gegen das Putin-Regime und gegen den von diesem Regime entfesselten Krieg zu stellen. Also schlagwortartig gesagt, wer sich hier oder auch weltweit gegen Rassismus, Antifeminismus, Antisemitismus, Nationalismus etc. engagiert, der kann nicht, der oder die kann nicht die Augen verschließen vor dem, was diese Offensive des Autoritarismus darstellt. Putin selbst hat das ja längst begriffen, also eben Stichwort Kulturkampf, und in diesem Kulturkampf gibt es für ihn auch keine nationalen Grenzen. Ist ja allgemein bekannt, dass er schon lange dass das russische Regime schon lange gezielte Propaganda- und Desinformationskampagnen betreibt, in den sozialen Medien oder überhaupt auch in den Medien, dass rechte und linksautoritäre Parteien finanziert werden, dass Verschwörungsideologien jeder Art in Umlauf gebracht werden oder verstärkt werden und so weiter. Und im Übrigen wissen wir eigentlich schon spätestens seit dem russischen Eingreifen in Syrien, als er das Regime des Massenmörders Assad gerettet hat, wissen wir, dass es auch ganz klare militärische Ambitionen gibt, diese repressive Weltordnung durchzusetzen. Jetzt ist natürlich so, dass die Frontstellung gegen das Putin-Regime erschwert wird, weil im überwiegenden Teil der westlichen Öffentlichkeit diese Frontstellung unter die Überschrift gestellt wird, Verteidigung der westlichen Werte oder Verteidigung der universellen Werte von Demokratie und Freiheit und von Menschenrechten. Und das ist halt insofern tatsächlich ein Problem, nicht nur, weil in dieser Einheitsfront der Verteidigung der Werte von Demokratie und Freiheit alle möglichen Kräfte mit dabei sind, die eigentlich dem Autoritarismus sehr, sehr nahe stehen und die sich jetzt gegen Putin nur stellen aus opportunistischen Gründen oder auch aus nationalistischen Gründen. Also nehmen wir nur als Beispiel die polnische Regierung, ja, die ja nun wirklich selber ganz klar in Richtung Autoritarismus marschiert und die sich aber halt gegen Putin oder das Putin-Regime stellt, weil es einfach da eine alte Konfrontation gibt zwischen Polen und Russland. Also natürlich nicht aus Gründen der Verteidigung irgendwelcher Werte von Demokratie und Freiheit. Also es gibt diese Front, ist also sehr, sehr, sehr fragwürdig an sich schon. Und deswegen werden auch die Konflikte innerhalb dieser Front auch sehr schnell aufbrechen. Aber es gibt noch was Grundsätzlicheres und darauf will ich jetzt vor allem den Blick richten. Was ja gerne verdrängt wird, ist, dass dieser Universalismus der Werte von Demokratie, Freiheit, Menschenrechten, der jetzt dauernd beschworen wird, dass dieser Universalismus sich längst schon an der Wirklichkeit blamiert hat. Und zwar nicht deshalb, weil diese Werte irgendwie kulturell spezifisch wären. Ja, so wird sie oft dargestellt von den Kulturalisten aller Länder und der Ausdruck westliche Werte legt das auch nahe, sondern universell sind diese Werte deswegen nicht, weil sie eine materielle Grundlage haben in der warenproduzierenden Gesellschaft, also der kapitalistischen Gesellschaft. Und diese Gesellschaft beruht systematisch auf Ausschlüssen und auf der Spaltung in Gewinner und Verlierer. Also diese Ordnung ist universell oder diese Gesellschaft ist ja universell nur insofern, weil sie sich auf der gesamten Welt durchgesetzt hat oder durchgesetzt wurde. Das heißt, es kam zu einer Verallgemeinerung der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise und auch der dazugehörigen Beziehungsformen. Aber gleichzeitig hat sich auch eben gezeigt, dass der globale Kapitalismus eine Minderheitenveranstaltung ist. Also dass nur ein relativ kleiner Teil der Weltbevölkerung überhaupt unter kapitalistischen Bedingungen ein einigermaßen auskömmliches und sicheres Leben führen kann und auch Zugang zu dem hat, was dann in der Charta der Menschenrechte gefordert wird. Also auch die ganzen sozialen Menschenrechte, die da enthalten sind. Und natürlich kommt noch ein weiteres dazu, die Lebensweise dieser Minderheit beruht auf einer rücksichtslosen Plünderung der Naturressourcen, und zwar weltweit, oder des Naturerbes, sodass von vornherein klar ist, dass diese Lebensweise nur für eine Minderheit überhaupt zugänglich ist. Weil wenn alle Menschen auf der Welt theoretisch diese Lebensweise führen würden, bräuchten wir bekanntlich 2 bis 3 Planeten. Und das auch nur zum jetzigen Zeitpunkt. Also es gibt einen strukturellen Ausschluss- und Spaltungsmechanismus, der in der kapitalistischen Gesellschaft angelegt ist und der sich dann auch ausdrückt in dem, was oder eigentlich zur Negierung des Universalismus, der sogenannten, der ganzen Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten führt. Aber dieser Ausschlussmechanismus hat in den letzten 3 bis 4 Jahrzehnten noch einen zusätzlichen Schwung dadurch erhalten, dass die kapitalistische Maschine ja immer weniger auf lebendige Arbeitskraft angewiesen ist. Also es kam einerseits, fasst es jetzt nur sehr kurz, es kam einerseits zu einer extrem starken Automatisierung, Digitalisierung der Produktion, eine Verschiebung also hin zur Produktivkraft Wissen. Und in Reaktion darauf hat es eine Verschiebung der Kapitalakkumulation an die Finanzmärkte gegeben, also das, was normalerweise Finanzialisierung genannt wird. Wir sprechen auch vom fiktiven Kapital. Ja. Also diese Dynamik des fiktiven Kapitals ist das, was den Kapitalismus schon seit 3 bis 4 Jahrzehnten trägt, weil die Grundlage, die reale Kapitalverwertung in einer Weise automatisiert ist, dass hier gar nicht mehr Platz für genügend für die vielen Menschen ist, die gezwungen sind, sich unter kapitalistischen Bedingungen zu verkaufen. Also es gibt einen doppelten Ausschluss darüber und eine Verstärkung des Ausschlusses darüber, dass die Produktivkraft Wissen einerseits Menschen überflüssig macht und gleichzeitig die Akkumulationsdynamik an den Finanzmärkten, die auch nicht auf Menschen, auf Arbeitskraft angewiesen wird. Und das hat eben dazu geführt, dass zwar einerseits immer mehr Menschen gezwungen sind, sich unter kapitalistischen Bedingungen irgendwie durchzuschlagen, aber dass sie im Grunde nicht gebraucht werden. Und dass sie eben deswegen unter immer schlimmeren Bedingungen sich verkaufen müssen, um ihr Überleben kämpfen. Und das Überleben kämpfen betrifft dann das gesamte Leben, betrifft dann auch die Care-Arbeit, die nicht warenförmig organisiert ist, aber eben mit als Hintergrund immer mit dabei ist. Also die Prekarisierung ist eine allgemeine. Weil das so ist, und das hat sich ja schon abgezeichnet in den 80er Jahren, war es eigentlich von vornherein klar, dass dieser Versuch, der nach 1989 unternommen wurde, eine neue Weltordnung im Zeichen von Demokratie und Marktwirtschaft zu etablieren, dass also dieser Versuch nur ins Desaster führen konnte. Ja, also die Projekte staatskapitalistischer Modernisierung waren gescheitert, also das, was Sozialismus genannt hat, sie waren gescheitert. Und im Anschluss daran gab es dann die neoliberale Offensive in der Globalisierung und die hinterließ eine noch größere Spur der Verwüstung in großen Teilen der Welt. Es entstanden vielerorts haufenweise kleptokratische Regime, autoritäre Regime, fundamentalistische Bewegungen erlebten ihren Aufschwung, angefangen beim Islamismus über evangelikale Sekten bis Hindu-Nationalismus und so weiter und so fort. Das heißt schon, also nicht nur eine wirtschaftliche Zersetzung, ökonomische Zersetzung, sondern auch eine soziale und ideologisch-politische Zersetzung des Weltzusammenhangs. Natürlich gab es da Auf und Abs, es gab verschiedene Phasen, die ich jetzt nicht im Einzelnen nachzeichnen will, aber die Grundtendenz ist eigentlich immer die gleiche gewesen seit Ende der 80er Jahre. Und es gab dann auch entsprechende Versuche, diese Desintegration militärisch unter Kontrolle zu bringen von Seiten des Westens. Aber das hat die Lage ja nur noch verschlimmert, also insbesondere wenn wir an den Irakkrieg denken von 2003, den man vielleicht unter der Überschrift Sicherheitsimperialismus fassen könnte. Das war so ein Begriff, den wir damals geprägt haben. Ich glaube, in dem Text von Ernst Lohoff kommt der vor. Also diese Intervention, diese Versuche, die Desintegration militärisch in den Griff zu bekommen, hat die Lage nur noch verschlimmert. Gerade im Fall des Iraks, das Land weiter zerstört und weiter destabilisiert und die ganze Region eigentlich in einen anhaltenden Kriegszustand gestürzt. Das so als Hintergrund. Aber wenn wir jetzt mal zum Putin-Regime kommen, dann können wir ja sagen, auch das ist zunächst mal, und das ist ja allgemein bekannt, eine Reaktion auf die katastrophalen Folgen der marktradikalen Transformation Russlands. Allerdings gab es den Unterschied, dass es Putin oder dem Putin-Regime gelang, Russland wieder zu stabilisieren. Was nach dem Zusammenbruch des sogenannten Realsozialismus stattfand, war ja katastrophal für die Menschen, die unter den, in der ehemaligen Sowjetunion lebten, aber auch im Ostblock allgemein. Wilde Privatisierung, Zerstörung aller Strukturen. Also im Grunde war mit einem Schlag die gewohnte Lebensweise weggefallen. Und das hat natürlich zu einer extremen Verunsicherung und in der Bevölkerung geführt und zu einer extremen Prekarisierung. Und da war es klar, dass diese, oder vor diesem Hintergrund ist es ja auch völlig verständlich, dass die 1990er Jahre, wo diese wilde Kapitalisierung, Privatkapitalisierung, muss man sagen, stattfand, es war ja schon der Staatskapitalismus, also als diese wilde Privatisierung stattfand, das wurde als traumatisch erlebt. Das wird bis heute auch so gesagt. Und zwar nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch durchaus bei den politischen Eliten. Und dass Putin diesen Zustand beendet hat, macht einen Großteil seiner Popularität bis heute aus. Was heißt beendet? Also Putin hat ja nicht den sogenannten Sozialismus wieder eingeführt. Das wollte er auch gar nicht. Aber er hat auch nicht die Oligarchen alle rausgeworfen, sondern er hat die Oligarchen quasi unter Kontrolle gebracht. Er hat sie in den Dienst des Staatsapparats gestellt. Er hat ihnen erlaubt, weiterhin gute Geschäfte zu machen. Aber sie müssen jetzt mussten zumindest einen Teil ihrer Gewinne abtreten, einen kleinen Teil, um die Bevölkerung irgendwie sozial abzusichern, Infrastruktur zu schaffen, zumindest in den Zentren und auch Prestigeprojekte zu finanzieren. Also die Winterolympiade in Sotschi war so ein Fall. Aber immerhin, also die Löhne flossen wieder, die Renten flossen wieder, die Infrastruktur wurde zum Teil hergestellt. Und das hat natürlich auch durchaus Verbesserungen für das Leben gebracht und natürlich die Legitimation für Putin, für das Putin-Regime abgesichert. Aber das Ganze war von Anfang an auch überwölbt von einer ideologischen, von einer Ideologie, die darauf hinauslief, Russlands alte Größe wiederherzustellen. Das heißt, es ging hier nicht einfach nur um ein soziales, ökonomisches Projekt. Es ging hier darum, etwas, was als große Demütigung empfunden wurde, nämlich den Abstieg von der Weltbühne wieder rückgängig zu machen. Ja, also das, was bei Trump dann hieß, Make America Great Again, das war Putin schon lange Programm. Und es ist immer deutlicher hervorgetreten, je länger er an der Macht war und ist. Und auch das kam durchaus an bei großen Teilen der Bevölkerung, weil die Verunsicherung ja nicht nur eine soziale ist, sondern auch eine identitäre. Und die Identifikation mit dem nationalen Kollektiv, und zwar mit einem starken nationalen Kollektiv, ist dann immer so eine Rückversicherung, die auch zur Stabilisierung des persönlichen Selbstgefühls beitragen kann. Aus allem, was man so weiß, ist diese nationalistische Größenfantasie bei Putin nicht einfach irgendwas Instrumentelles, sondern er glaubt da wirklich dran. Er hat da auch Texte geschrieben, das kommt in den Reden vor, man weiß, aus welchen ideologischen Quellen er sich bedient. Also er empfindet das selber als eine tiefe Schmach und Demütigung und ist also wirklich von dem Drang getrieben, Russland wieder zur Weltmacht zu machen. Und weil das so war, deshalb ist auch Putin auch innerhalb von Russland eine ideale Identifikationsfigur, weil dort viele so empfinden oder ähnlich empfinden. Und die Propaganda des Regimes bestärkt natürlich dieses Empfinden noch. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, kann man sagen, dass es wirklich verkehrt ist. Es ist verkehrt, wenn behauptet wird, Putins Krieg gegen die Ukraine oder auch schon die Annexion der Krim sei eine Reaktion auf irgendwelche Provokationen der NATO und der USA. Das stimmt nicht. Richtig ist sicherlich, dass der Westen sehr aufgetrumpft hat in den 1990er und auch in den Nullerjahren und dadurch auch das und Putin und Russland auch klar gemacht hat, ihr seid jetzt eine Regionalmacht. Obama hat das irgendwann ausdrücklich gesagt. Das hat sicher die Demütigung verstärkt. Aber die Ursache dieser Demütigung oder der Hintergrund dieser Demütigung, der war der Zusammenbruch des Realsozialismus, des Sowjetimperiums Und wie dieser Zusammenbruch ideologisch verarbeitet wurde, dafür kann natürlich nicht die NATO oder die USA verantwortlich gemacht werden. Außerdem muss dazu gesagt werden, dass der Angriff auf die Ukraine ja nicht erfolgte zu einem Zeitpunkt, in dem die NATO oder die USA gerade vor weltpolitischer Stärke gestrotzt haben oder strotzen. Ganz im Gegenteil. Dieser Angriff erfolgte zu einem Zeitpunkt, wo die NATO und die USA extreme Schwäche zeigen. Ja, wo das Scheitern der neuen Weltordnung, das war eigentlich schon, ist eigentlich schon lange klar, aber wo dieses Scheitern durch, gerade auch durch den Abzug aus erzwungenen Abzug aus Afghanistan im letzten November, wurde dieses Scheitern nochmal ausdrücklich und deutlich vor Augen geführt. Und Putin hat das auch so immer wieder hervorgehoben, dass hier also quasi der Westen geschwächt ist. Und ich würde also eher sagen, spricht sehr vieles dafür, dass wir es eben hier nicht zu tun haben mit einer Reaktion auf eine Bedrohung durch den Westen, die gab es in dieser Situation überhaupt nicht, sondern wir haben es zu tun mit einem puren Revanchismus. Revanchismus in einer Situation, in der das Putin-Regime die Chance sah, die geopolitischen Machtverhältnisse wieder zu seinen Gunsten zu verschieben und das auch und diesen Versuch eben auch unternommen hat. Es sieht jetzt so aus, als hätte er sich verrechnet. Also dass den Widerstand in der Ukraine, aber auch die Geschlossenheit des Westens falsch eingeschätzt hat. Aber das macht es ja nicht besser, weil das Leid und die Zerstörung, die dieser Krieg angerichtet hat, allein jetzt, die sind furchtbar und das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und außerdem ist zu befürchten, dass es immer schlimmer wird, dass russische Militär immer rücksichtsloser vorgeht, je weniger es seinem Ziel näher kommt. Ja, ein weiterer Punkt, der wichtig ist, wie ist das jetzt einzuschätzen, dieser Autoritarismus und der imperiale Nationalismus des Putin-Regimes? Man könnte jetzt sagen, also wenn gesagt wird, es ist nur eine Reaktion auf den Westen, dann wird das ja gewissermaßen relativiert. Wenn ich jetzt hier aber sage, dass es eine Antwort auf den Verlust einer geopolitischen Machtposition darstellt, also dieser Autoritarismus, dieser Nationalismus stellt dann eine Antwort dar, dann heißt das ja nicht, das in irgendeiner Weise zu relativieren, denn diese Antwort ist eine, die nicht erfolgen muss, die aber erfolgt ist. Und es sind ja oft gerade die Verlierer in der kapitalistischen Konkurrenz oder diejenigen, die sich als Verlierer betrachten, die schlimmsten regressiven und autoritären Energien mobilisieren und alles daran setzen, ihre alte Position wiederherzustellen und sei es eben mit Gewalt. Und wenn sie das nicht können, sich an den Gewinnern rächen oder an denen, die sie als Gewinner sehen oder an stellvertretenden Gruppen ihre Wut auslassen. Also das ist eine ganze charakteristische Reaktion. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem Ressentiment. Ein Ressentiment als subjektive Triebkraft dieser groß angelegten aggressiven Aktion des russischen Regimes. Und dieses Ressentiment ist auch das, was das Regime antreibt, die in seinem Versuch, die liberalen Demokratien zu untergraben. Und auch der Antrieb dafür, alles zu verfolgen auf seinem Territorium, was irgendwie als Ausdruck dekadenter westlicher Lebensweise identifiziert wird. Also unabhängige zivilgesellschaftliche AkteurInnen, queere Communities und so weiter und so fort. Und weil sich das so verbindet mit diesem Kulturkampf, und weil das, oder vielleicht nochmal anders gesagt, weil dieses Ressentiment, weil der Grund für dieses Handeln ein tiefes Ressentiment ist, deswegen kommt Putin auch so gut an bei den Rechtsextremen auf der ganzen Welt. Also ob das nun bei AfD ist oder Le Pen-Partei oder auch bei den Republikanern in den USA gibt es Putin-Fans zuhauf. Und das ist auch kein Zufall, weil dieses Ressentiment speist sich aus ganz ähnlichen Quellen. Ist im Grunde die identitäre Kränkung über den tatsächlichen oder vermeintlichen Verlust einer relativen gesellschaftlichen Machtposition und bestimmter Privilegien. Und diese Kränkung äußert sich in einem fremden Hass auf alles Fremde und auch in diesem regressiven Wunsch nach einer Rückkehr in eine Welt, die scheinbar noch in Ordnung war. Und damit wir das jetzt nicht verwechseln, also es geht hier nicht darum, dass das die absoluten Verlierer sind, die hier immer am lautesten oder die am stärksten diese Ideologie vertreten. Also es sind eigentlich in aller Regel nicht diejenigen, die wirklich von der kapitalistischen Konkurrenz marginalisiert und für überflüssig erklärt wurden, sondern den Opferstatus reklamieren in der Regel solche Gruppen, die einmal einen gewissen sozialen Status inne hatten, also einen relativ gesicherten, und den nun entweder verloren haben oder zu verlieren glauben und deswegen auch umso erbitterter darum kämpfen, ihn zu behalten. Und das sind nicht nur soziale Positionen, sondern es ist eben auch die Position des berühmten weißen Mannes, der sich in seiner Position bedroht fühlt durch das Vordringen von Frauen in sein Revier, durch das Durcheinanderbringen der Geschlechterordnung und so weiter und so fort. Und deswegen reagiert er auch so aggressiv. Und Putin repräsentiert ja alles das und ist deswegen auch Identifikationsfigur dafür. Er ist gewissermaßen der Verlierer, Putin, aber ein Verlierer, der bis über die Ohren bewaffnet ist, ja, und deswegen auch politisch und militärisch mächtig genug ist, um in die Offensive zu gehen, mit der Absicht, das vermeintlich oder vermeintlich das historische Blatt noch einmal zu wenden. Und dazu passt dann auch die biologische Unterfütterung mit dieser kruden geschichtsphilosophischen Vorstellung eines Kulturkampfes, wo es darum geht, dass Kulturen sich gegenseitig unterwerfen und homogene Kulturen verteidigt werden müssen, auch gegen Angriffe von innen, ja, hinterhältige Feinde, die Kultur von innen ersetzen. Das ist dann so das antisemitische Narrativ, was immer damit einhergeht und so weiter und so fort. Damit komme ich auch langsam zum Schluss. Nämlich, ich komme nochmal auf die Reaktionen im Westen. Es gibt eine Tendenz in der westlichen Öffentlichkeit, eine ganz klare Tendenz, den völkischen Nationalismus und den Autoritarismus als einen Einbruch etwas von etwas Fremden in die heile Welt der Demokratie und Freiheit zu interpretieren. Und das ist natürlich das ist nicht nur grundverkehrt, sondern es ist auch gefährlich. Das ist gefährlich deswegen, weil damit wird nämlich nicht nur verdrängt, dass diese Demokratie und Freiheit ja schon längst von innen heraus bedroht ist und bedroht wird. Also es gab ja nicht wenige Länder, wo Rechtsextreme in der Regierung saßen oder sogar noch sitzen. Und dann fördert dieser Diskurs außerdem sehr bedenkliche Tendenzen. Erstens die Tendenz zur Kulturalisierung der Auseinandersetzung. Also das ist dann eine andere Kultur, gegen die wir unsere Kultur verteidigen müssen, unsere Werte. Das ist eine Angleichung an den Gegner. Zweitens resultiert daraus eine Abschottung oder eine Verschärfung der Abschottung, also noch rigidere Bewachung der Grenzen und eine Einkapselung nach dem Muster von Gated Communities. Und drittens geht einher damit eine Militarisierung des Konflikts, wie sich jetzt ja schon in der Aufstockung der Rüstungshaushalte zeigt. In alledem dementiert sich der vorgebliche Universalismus der Werte von Demokratie und Freiheit. Ja, es ist eine Abschottung, eine Abgrenzung, eine Kulturalisierung, eine militärische Verteidigung. Also und so kann die Auseinandersetzung mit dem Autoritarismus nicht gewonnen werden, sondern es kommt hier zu einer Angleichung der sogenannten westlichen Gesellschaften an den scheinbar äußerlichen Feind und nicht etwa zu der Verteidigung der relativen Freiheiten, die das Leben in den privilegierten Regionen der kapitalistischen Welt ja durchaus bietet. Diese Freiheiten können nur verteidigt werden, indem wir sie im guten alten hegelschen Sinne aufheben. Soll heißen, sie müssen aus dem Korsett der kapitalistischen Logik herausgelöst werden und über sich selbst hinausgetrieben werden. Also nur wenn das als Perspektive in Angriff genommen wird, ich kann das jetzt leider nicht konkretisieren an dieser Stelle, aber wenn diese Perspektive eingenommen wird, verlieren diese relativen Freiheiten, die wir ja durchaus genießen, ihre Exklusivität, die sie jetzt haben. Exklusivität im Wortsinn, nämlich Ausschluss. Ja? Also um es vielleicht auf einen etwas abstrakten Begriff zu bringen zum Abschluss, was wir brauchen, ist im Grunde einen neuen Universalismus, und zwar ein Universalismus der gesellschaftlichen Emanzipation. Das kann nur ein Universalismus sein, der eben nicht Werte und Prinzipien verallgemeinern will, die nicht verallgemeinerbar sind, sondern ein Universalismus, der darauf zielt, mit Markt und Staat zu brechen und der auf eine Gesellschaft zielt, die auf allgemeiner und freier Kooperation beruht. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr abstrakt. Wir müssen das konkretisieren in der Debatte, aber gerade dieser Standpunkt ist stark zu machen in der jetzigen Situation. Vielen Dank, Norbert, für das spannende Referat zum Eingang hier. Ein Hinweis noch von mir dazu, wie das jetzt hier weitergeht. Es folgt jetzt noch ein Beitrag von Ernst Lohaff und danach gibt es für alle, die hier sind, auch die Möglichkeit, gemeinsam mit den Referenten in die Diskussion zu kommen. Aber und dafür könnt ihr gerne eure Fragen, die ihr habt, schon mal in den Chat schreiben, gerne auch an mich privat, wenn ihr es nicht an alle schicken wollt. Und ich greife die dann gerne auf und stelle sie. Die Aufzeichnung der Veranstaltung, die wir machen, da wurde ja am Anfang auch darauf hingewiesen, die stellen wir dann vorher selbstverständlich ein. Also da werden wir dann nicht weiter aufzeichnen. Genau. Der Norbert hatte in seinem Vortrag darauf hingewiesen, dass es in dem von der russischen Regierung betriebenen Kulturkampf keine nationalen Grenzen mehr gibt. Das finde ich ist ein interessanter Gedanke. Und mit der Vorstellung oder Idee möchte ich auch weiterleiten an Ernst Lohaff, der ausgehend von diesen Überlegungen die Frage stellen will, was das eigentlich gesellschaftspolitisch bedeutet. Ernst, du hast das Wort. Du darfst auch gerne deinen Bildschirm anschalten. Hallo, einen schönen Abend allerseits. Ich steige einfach unmittelbar ein an deiner Frage, die ja jetzt direkt anknüpft an dem, was der Norbert eigentlich auch schon skizziert hat. Oder zumindest ein Punkt bei ihm auch war, wenn man den Überfall der russischen Armee vom 24. Februar auf die Ukraine isoliert und formal betrachtet, dann ist es natürlich ein zwischenstaatlicher Krieg, wie man ihn aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kennt. Da treffen sich die Armeen souveräner Staaten auf dem Schlachtfeld aufeinander. Wenn man den größeren Kontext, den auch Norbert versucht hat zu skizzieren, mit einbezieht, sieht die Sache anders aus. Da sprengt eben der Ukraine-Konflikt den klassischen Gegensatz von Innen- und Außenpolitik. Auf einen Grund wurde schon hingewiesen, das sind die Motive, die zu diesem Krieg geführt haben, die weichen eben auch stark ab von klassischen zwischenstaatlichen Kriegen. Das eine, sich an den Westen anlehnende Ukraine, dem Putin-Regime als nicht hinnehmbares Anti-Russland erscheint, das hat eben primär innenpolitische Gründe und die Ukraine ist wiederum ihrer inneren Entwicklung wegen ins Visier des Kremls geraten. Ohne die Orangene Revolution und ihre Folgen hätte das Putin-Regime kein Problem, die ukrainische Eigenstaatlichkeit zu akzeptieren. Eine Ukraine, die auf dem Weg der Annäherung an den Westen auch nur ansatzweise die Lebensbedingungen für Teile der Bevölkerung verbessern könnte, delegitimiert aber dagegen qua Existenz das autoritär-kleptokratische Herrschaftssystem in Russland. Also da haben wir eine Spannung. Vor allem macht ihr Westkurs die Ukraine aber eben für die Identitätspolitik des Putin-Regimes zum Antipoden. Das ist ein Brudervolk, das den westlichen Abweg betritt. Und damit entsteht eben im Hinterhof eigenen ein Repräsentant all dessen, was vom Standpunkt eben autoritärer Regime des Teufels ist. Da wird dann eben der jüdische Nazi Selenskyj und seine Bande dafür verantwortlich, die Ukraine in die westliche Dekadenz zu führen und das schöne Land dann in Antomilparts von Imansen, Schwulen und anderen Multikulti-Gesindeln zu verkommen zu lassen. Und da ist dann natürlich so eine militärische Spezialoperation fast schon eine Art gebotener Brudervolkhilfe, umso mehr als eben von dieser Pest auch eine Ansteckungsgefahr ausgeht, zumindest in diesen Vorstellungswelten des Autoritarismus. Das gilt aber auch für die Reaktionen des Westens, dass die durchaus diese klassische interessengesteuerte Außenpolitik sprengen. Sie sind weniger interessenpolitisch motiviert als der Versuch, eben dem eigenen Selbstbild als Hort von Freedom and Democracy irgendwie gerecht zu werden. An sich interessenpolitisch passt der Konflikt nicht in den Kram. Das gilt erstmal für die USA, die ja bekanntlich, also ihre politische Klasse, den Hauptgegner eigentlich in China sieht. Und da passt eben dieser Konflikt an der NATO-Ostflanke überhaupt nicht ins Bild. Da würde man sich lieber mit Putin-Russland arrangieren. Die EU und insbesondere Deutschland haben schon aufgrund ihrer Rohstoffabhängigkeit interessenpolitisch recht wenig Ambitionen, die Konfrontation mit Russland zu suchen. Das ist jetzt so die Motivlage, die eben abweicht von klassischen zwischenstaatlichen Kriegen, wo eben das Interessen- und Einflusssphären-Moment wesentlich größere Rolle gespielt hat. Aber auch die eingesetzten Kampfmittel, die sprengen den Rahmen klassischer zwischenstaatlicher Konflikte. Das betrifft natürlich vor allem die veränderte Rolle, die die Wirtschaft in diesem Konflikt hat. Die Epoche der Weltkriege war die Epoche der Kriegswirtschaften. Die Staaten haben damals die eigene Ökonomie für den Kriegszweck mobilisiert und die Produktion auf die Produktion von Destruktionsmitteln fokussiert. Diesmal ist die Wirtschaft selber unmittelbar die wichtigste Waffe des Westens. Der Westen setzt Putin Russland mit seiner wirtschaftlichen Übermacht unter Druck, indem er durch eine gezielte Unterbrechung die transnationalen Geld- und Ressourcenflüsse zu unterbrechen versucht, dass eben die russische Wirtschaft lahmgelegt wird. Aber eben auch Putin Russland, das bei Norbert auch schon angeklungen, hat schon vor dem Ukraine-Krieg in der Auseinandersetzung mit dem Westen nicht einfach auf Militär und klassische Außenpolitik gesetzt, sondern den Hebel vor allem im Inneren der westlichen Gesellschaften angesetzt. Das ist eben diese Mission, die Putin auch für den transnationalen Autoritarismus und Nationalismus hat. Das betrifft eben entsprechend dann von der Technik die gezielten Desinformationskampagnen, die darauf abzielten, eben mit der Verbreitung rechtspopulistischer Deutungsmuster die zentrifugalen Kräfte im Westen zu stärken und die Spaltungen in den westlichen Gesellschaften zu vertiefen. Am folgenschwersten war in dieser Hinsicht ja der Einsatz der russischen Trollarmeen im US-amerikanischen Wahlkampf von 2016. Ohne die Mitwirkung dieser Hilfstruppen wäre Trump vielleicht nie ins Weiße Haus eingezogen. Und noch eine zweite schwere Waffe, die unmittelbar im Inneren der westlichen Gesellschaften ansetzt, gehört eben da zum Arsenal Putin-Russlands, die es in früheren Zeiten nicht gegeben hat. Hacker können Teile der kritischen Infrastruktur der westlichen Gesellschaften attackieren und eben damit sowohl wirtschaftliche Abläufe wie das gesellschaftliche Leben empfindlich stören. Das liegt natürlich auch nahe, dass in dem eskalierenden Konflikt mit dem Westen diese Trümpfe auch wieder zum Einsatz gebracht werden, und zwar massiv. Das ist auch wesentlich wahrscheinlicher als ein militärischer Angriff Russlands aufs NATO-Gebiet oder gar ein Atomschlag. Eher wird die Konfrontation eben jetzt auch von den Mitteln des Einsatzes im Netz stattfinden. Und dabei wird eben die territoriale Integrität unverletzt bleiben. Und es gibt eben da auf der Ebene kein Innen und Außen. und sowohl eben von den Konfliktursachen als von den eingesetzten Kampfmitteln lässt sich der Einmarsch in die Ukraine nicht mehr eben als klassisch zwischenstaatlicher Krieg fassen, wenn man eben diesen größeren Rahmen sieht. Es handelt sich vielmehr um einen Beginn einer neuen Phase in einem Weltbürgerkrieg, der mit den US-geführten Weltordnungskriegen der 90er und den Anschlägen vom 11. September begann. Und diese Phase, die jetzt begonnen hat, die ist eben davon geprägt, dass die nach dem Scheitern dieser Weltordnungsversuche der USA, die eben phantasmagorisch waren, eben die autoritär-kleptokratischen Regime in die Offensive gehen und versuchen, die Spielregeln der Politik ihren identitätspolitischen Bedürfnissen anzupassen. Auf einer rein technischen Ebene hat sich das Ende dieser klassischen Konfliktmuster unter den westlichen Regierungen und eben auch bei den sogenannten sicherheitspolitischen Experten durchaus herumgesprochen. Seit etlichen Jahren sind Stichworte wie hybride Kriegführung, asymmetrischer Krieg, die richtige Modeworte geworden. Überall ertönt die Forderung, man müsse die sogenannte Resilienz der Gesellschaft etwa gegen Cyberattacken stärken und so weiter. Und noch was anderes hat sich herumgesprochen, an der Weltmarktperipherie geht eine Bedrohung vor allem von poststaatlichen Akteuren wie Warlords, Drogenbaronen oder Terrorgruppen wie dem IS aus. Die wichtigste Eigentümlichkeit der Konflikte unserer Epoche, die ist aber kein Thema. Was die erfolgreiche Abwehr von Bedrohungen betrifft, setzt man mit größter Selbstverständlichkeit eben alleine auf den Staat. Und wie in der Weltkriegsepoche und während des Kalten Krieges soll er dieses Geschäft für die Gesellschaft erledigen. Das ist aber auch eine zutiefst anachronistische Vorstellung. Auch hier sind wir eigentlich im Zeitalter eingetreten, wo da eine Verschiebung stattgefunden hat. Indem der Westen auf den Staat sitzt, bereitet er sich auf die falsche Art von Konflikt vor. Und das ist die beste Voraussetzung dafür, dass die Auseinandersetzung zu einem höchst unerwünschten Ergebnissen führt. Der Westen hat Putin und Russland vor allem zwei Antworten auf die Ukraine-Invasion präsentiert. Die Wirtschaftssanktionen einerseits und eine Rüstungsoffensive sondergleichen andererseits. Man denke nur an die Ampelkoalition, die zeigt sich ja jetzt wild entschlossen, mit viel, viel Geld mehr Panzer zum Rollen und Kampfflugzeuge zum Fliegen zu bringen, um die Schlagkraft der Bundeswehr zu erhöhen. Diese neue Liebe zur Landesverteidigung ist in unserem Zusammenhang eben dieser Trennung von innen und außen, die eigentlich durchlöchert ist, aufschlussreich. Das Aufstellen bis an die Zähne bewaffneter stehender Heere gehört zu den Kernkompetenzen von Staaten. Das kann kein anderer Typ von Akteur. Insofern ist logisch, dass eine auf dem Staat fixierte Sicherheitspolitik aufs Militärische setzt. Gleichzeitig ist ein neuer Rüstungsschub aber die denkbar dümmste Reaktion, wenn es darum geht, das Putin-Regime in die Schranken zu weisen, weil sie eben am Charakter des Konflikts als nicht mehr von innen und außen unterscheidbar ignoriert. Um in einem Konflikt die Oberhand zu gewinnen, folgt man normalerweise einer simplen Regel: Konzentriere deine Kräfte einerseits auf die Felder, auf denen der Angriff des Gegners zu erwarten ist, und trage andererseits die Auseinandersetzung auf die Felder, auf denen er verwundbar ist und hier am wenigsten entgegensetzen kann. Wenn man an diesen leicht simplen Grundsatz, diesen großen Rüstungsschub misst, dann bringt er erstmal gar nichts. Defensiv nicht und offensiv erst recht nicht. Angesichts des eh schon bestehenden militärischen Übergewichts der NATO über die russische Regierung nur dann die offene militärische Konfrontation mit dem westlichen Bündnis suchen, wenn es sich auf ein apokalyptisches Szenario anlegt und einen eigenen Untergang mit will. In dem Fall helfen zusätzliche Waffen aber auch nichts. Und ihrerseits militärisch offensiv zu werden, verbietet sich für die NATO auch von alleine. Die Hochrüstung ist da eher kontraproduktiv, weil sie dem Putin-Regime nach innen das Legitimationsgeschäft erleichtert. Was eine Wiederholung, dass man Russland totrüsten kann, das geht am Charakter eben auch des Regimes vorbei. Die Entscheidung in der Auseinandersetzung mit der autoritaristischen Bedrohung, die fällt eben primär im Inneren der Gesellschaften. Der Autoritarismus gewinnt die Oberhand, wenn er die Konfrontation mit Putin in Russland, wenn die dazu führt, dass die westlichen Gesellschaften destabilisiert werden und AfD und Co. Oberwasser gewinnen. Der Autoritarismus erlebt eine Schlappe, wenn die Auseinandersetzung dazu führt, dass sich die russische Gesellschaft von diesem Regime eben befreien kann und die Zivilgesellschaft gestärkt wird. Das heißt, für die westlichen Gesellschaften stellt sich die Frage, jetzt was die Defensive angeht, lässt sich in der Konfrontation mit dem Autoritarismus ein sozialer Konsens in den westlichen Gesellschaften dauerhaft herstellen oder zerreißt der in der Konfrontation? Wie leicht und nachhaltig ist die Reproduktionsfähigkeit der Gesellschaft hier zu sabotieren? Und offensiv gilt eben umgekehrt, wo sind die Hebel, um dem Putin-Regime die soziale Grundlage unter den Füßen wegzuziehen? Die erste Frage, der Ukraine-Konflikt die westlichen Gesellschaften destabilisieren und dort die autoritären Kräfte und Putin, russlandfreundlichen Kräfte stärken, scheint jetzt vielleicht angesichts der aktuellen Stimmungslage noch etwas hergeholt. Im Augenblick herrscht ja in der politischen Klasse im Westen noch seltene Einigkeit, im Willen, Putin eben Einhalt zu gebieten. Die inneren Widersprüche sind für den Augenblick weitgehend gekittet und auch die Zivilgesellschaft, die zeigt sich ja ausgesprochen engagiert. Man denke nur an die ausgeprägte Bereitschaft zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge, aber auch an nette Einzelaktionen wie die der Hackergruppe Anonymous, die hatte am 7. März das russische Staatsfernsehen zeitweilig gekapert, sodass statt des laufenden Programms Bilder vom angeblich nicht stattfindenden Krieg in die russischen Wohnzimmer flimmerten. Der Verlauf früherer Krisen sollte uns aber zu denken geben, dass man diesen augenblicklichen Stand der Dinge nicht unbedingt in die Zukunft verlängern darf. Als 2015 das Assad-Regime mit Hilfe russischer Waffenhilfe Millionen Menschen zur Flucht zwang, war die öffentliche Debatte hierzulande zunächst auch von der Willkommenskultur geprägt. Der eine, die andere wird sich noch daran erinnern. Sehr bald formierten sich aber eben die rassistischen Gegenkräfte. Und die Corona-Krise stärkte ganz am Anfang ebenfalls den gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil die Bundesregierung aber dann eben aus falscher Rücksichtnahme auf diverse Wirtschaftsinteressen auf eine konsequente Bekämpfung der Pandemie verzichtete und die Lasten den Einzelnen aufhalste, da kippte die Stimmung. Es formierte sich eben eine Gruselopposition von Corona-Leugnern und Impfgegnern, die nichts kennt, außer eben ihre privaten Sonderinteressen und Spintisierereien. Es formierte sich eben die. Und genau dieses Schauspiel kann sich natürlich bei der Ukraine-Auseinandersetzung wiederholen, wenn die sich länger hinzieht und die mit der Auseinandersetzung verbundenen Belastungen nach Bewerten musste eben wieder marktwirtschaftskonform an das schwächste Glied in der Kette weitergereicht werden. Mit der Fixierung auf den Staat als der Instanz, die stellvertretend für die Gesellschaft die autoritäre Herausforderungen bannen soll, ist gleich eine Reihe von grundsätzlichen Problemen verbunden. Es beginnt damit, dass der Staat dank Privatisierung und Globalisierung längst nicht mehr einen vergleichbaren Zugriff auf die Schlüsselsektoren hat, wie noch in der Weltkriegsepoche. Außerdem schreckt er davor zurück, die verbliebenen Möglichkeiten, Allgemeininteressen gegen Wirtschaftsinteressen zu verteidigen, auch konsequent anzuwenden. Man nehme nur das Trauerspiel der gerade explodierenden Energiepreise. In der Zeit der klassischen Kriegswirtschaften war der Energiesektor weitgehend staatlich organisiert. Und der Einsatz von Energie wurde dementsprechend priorisiert. Das verhinderte natürlich entsprechende Preissprünge. Im Augenblick erleben wir das genaue Gegenteil. Die Energiepreise gehen durch die Decke Und das liegt nicht daran, dass rein stofflich die Versorgung mit Öl, Gas und Kohle unzureichend wäre. Das ist längst noch nicht der Fall. Aber die globalen Rohstoffmärkte preisen mögliche Verknappung schon mal ein. Und auch die gestiegenen Weltmarktpreise sind auch nur ein Teil des Problems. Was das Geschehen jetzt an den Zapfsäulen angeht etwa. Entscheidender ist, dass da eben auch Mineralölkonzerne ihre betriebswirtschaftliche Pflicht tun und die Gunst der Stunde nutzen und eben satte Kriegsgewinne einstreichen. Und die Situation wird eben zusätzlich auch dadurch erschwert, dass auch schon im Voraus ein Gehorsam gegenüber möglichen Reaktionen in Teilen der Bevölkerung keinerlei Sofortmaßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs getroffen werden. Nicht einmal die, die jetzt für die Wirtschaft unschädlich wären, wie ein Tempolimit, wie es zum Beispiel Greenpeace angesichts des Krieges fordert, wird erlassen. Und das würde allein immerhin den Kraftstoff Verbrauch um 5% reduzieren. Und dass explodierende Energiepreise Unmut erzeugen, der sich wunderbar vom Lager dann der Putin-Versteher nutzen und dementsprechend ideologisch besetzen lässt, das dürfte sich ja dann von allein verstehen. Noch halten AfD und Co. die Füße halbwegs still. Der Überfall Putins hat die Putin-Versteher erst einmal in die Defensive gebracht, bald wird es aber schwerlich bleiben. Zumal eben dieses Problem der Energiepreise nicht das einzige ist. Es stellt sich auf allen möglichen, in allen möglichen Bereichen ähnliche Phänomene. Man denke etwa an den Wohnungssektor. Die Ampelkoalition gewährt den Flüchtlingen Freizügigkeit und sperrt sie nicht in irgendwelche Sammelunterkünfte. Das ist natürlich völlig richtig und ein Gebot der Stunde. Was heißt es aber, wenn der Konflikt nicht morgen vorbei ist? Hunderttausende Menschen drängen zusätzlich auf den Wohnungsmarkt. Und die Nachfrage nach billigem Wohnraum steigt noch einmal sprunghaft. Es wird in der Situation, in der eben diese marktreligiöse Praxis der letzten Jahrzehnte für eine höchst prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt gesorgt hat, die Lage noch mal verschärfen. Und wie das dann von AfD und Co. interpretiert wird, das kann man auch wieder an fünf Fingern sich abzählen. Also da dann Scheunentore schon geöffnet für eben eine knallharte Interessenpolitik des kleinen Mannes, die sich irgendwelche westlichen Werte nicht weiter interessieren und was anderes wichtiger ist. Also da ist der Brückenschlag sehr schnell zu schaffen. Die Ukraine-Krise steht nicht alleine, sie ist ein integraler Bestandteil einer fundamentalen Krise des warenproduzierenden Weltsystems. Die Klimakrise mag angesichts der russischen Invasion von den Titelseiten der Zeitungen erstmal verschwunden sein, nicht aus der Wirklichkeit. Trotzdem wird die neue Krise von interessierter Seite genutzt, um eben die Vertagung anderer Fragen einzufordern. Die Energiewende soll warten, man diskutiert über Laufzeitverlängerung für Kohle und Atomkraft. Der Energieverbrauch wird nicht gedrosselt, weil das ja der Wirtschaft schaden könnte. Stattdessen chattet der grüne Wirtschaftsminister nach Katar. Die Abhängigkeit Deutschlands von einem Gruselregime soll gemindert werden, indem man das nächste gruselige Rohstoffbaronenregime profiert. Natürlich wäre aus einer emanzipativen Perspektive kann da nur umgekehrt ein Schub draus werden, damit diese Gesellschaft gegen die Anschläge des autoritären Lagers wirklich resilient wird, um dieses Modewort zu gebrauchen, muss sie sich eben von dieser marktwirtschaftlichen Logik emanzipieren. Sie darf eben nicht 2,5 Erden, die EU alleine verbrauchen. Eine Ausgangsthese, die lautete ja, der Ukraine-Konflikt lässt sich nicht als ein klassischer zwischenstaatlicher Konflikt verstehen und sprengte diese Trennung von innen und außen. Die Entscheidung in der Auseinandersetzung mit der autoritaristischen Bedrohung fällt primär im Inneren der Gesellschaft. Ich habe das jetzt sehr stark fokussiert auf das Innere der westlichen Gesellschaften. Dasselbe gilt aber natürlich auch umgekehrt für Russland. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch diese Frage der Sanktionen ausleuchten. wie die genau gedacht sind und wie sie diskutiert werden. Und an dem Punkt habe ich nämlich auch massive Probleme mit den Vorzeichen, in denen die Debatte derzeit läuft. Die kreist eben um die Frage, wie kann man die russische Wirtschaft maximal schädigen und die Folgen für die westlichen Ökonomien möglichst gering halten. Dabei wird einfach die Logik zwischenstaatlicher Kriegführung auf die Wirtschaft projiziert. Das Kalkül dabei, nimmt die russische Wirtschaft nur entsprechenden Schaden und verschlechtern sich die Lebensbedingungen der Bevölkerung dramatisch, dann muss entweder die amtierende russische Regierung den Krieg beenden oder sie wird von irgendwelchen Eliten aus dem Amt gejagt. Diese Vorgehensweise, die weist nicht nur eine Spannung auf zu den Beteuerungen, der Westen bekämpfe ja nur das herrschende Regime, nicht die russische Bevölkerung. Ist aber noch ein anderes Problem. Kann dieses Kalkül überhaupt aufgehen oder beruht es auf falschen Prämissen? Es wird ja hier implizit unterstellt, dass der russische Staat noch wie ein ideeller Gesamtkapitalist funktioniert und auch Rücksicht auf die Lebensverhältnisse der Bevölkerung nehmen muss. Stimmt das unter den Bedingungen von Kriegen und massiver interner Repression überhaupt? Das Hauptfund, mit dem das Putin-Regime wuchert, ist ja zunehmend nicht mehr seine Leistung aus den 90er Jahren, sondern neben dieses historische Verdienst ist auch die Tatsache getreten, schlicht und einfach, dass die breite Teile der Bevölkerung in Apathie versunken sind. Also dass neben der Repression lehnt die Opposition, dass die meisten Menschen vom individuellen Überlebenskampf absorbiert sind. Und da stellt sich eben die Frage, ob das durch welche Wirkung dann eben diese Sanktionen, die eben hauptsächlich die breite Bevölkerung treffen, von denen ausgehen wird. Das Putin-Regime unmittelbar zu kippen, könnte vor diesem Hintergrund schwer werden. Es rächt sich jetzt auch, dass der Westen in den letzten Jahrzehnten und Jahren außer guten Worten nicht allzu viel für die russische Zivilgesellschaft getan hat. Das kann sich jetzt insofern ändern, als nicht ganz unerhebliche Teile der aktiven russischen Zivilgesellschaft gerade im Westen stranden. Das gilt etwa für viele Medienschaffende, die durch das neue Mediengesetz in Russland überhaupt keinen Spielraum mehr haben. Von einem emanzipativen Standpunkt liege es da nahe, diese Art von Durchlöcherung von innen und außen auf neue Weise zu nutzen. Es wäre nicht nur aus Gründen der Solidarität, sondern auch für den Kampf gegen das russische Regime dringend geboten, diesen Menschen die Weiterarbeit zu ermöglichen und eben auch Kanäle zu eröffnen, um nach Russland hineinzuwirken. Beim Deutschen Journalistenverband scheint es auch durchaus Debatten in so eine Richtung zu geben. Wenn die Bundesregierung für solche Zwecke Geld zur Verfügung stellt, zur Mobilisierung eben und der russischen Auslandszivilgesellschaft, die werden die weit besser aufgehoben als 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Jetzt habe ich schon ziemlich lang geredet, deswegen breche ich jetzt einfach mal an dem Punkt ab, damit wir noch in die Diskussion kommen. Ja, dann sage ich aber schon mal vielen Dank auch an dich, Ernst, und beende jetzt an dieser Stelle auch mal die Aufzeichnung.